Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Freiparken für Elektroautos, Bundeswehrübung bei Uchte und Seppenhausen trifft auf Wermerode. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Nienburgs Stadtverwaltung will die Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten ändern. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge sollen auf Parkplätzen, auf denen die Stadt Gebühren erhebt, zukünftig umsonst parken dürfen. Über einen entsprechenden Verwaltungsvorschlag wird der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung am kommenden Dienstag abstimmen. Sollte das politische Gremium der Idee zustimmen, könnte der Stadtrat die Entscheidung bereits eine Woche später fertigstellen. 200 Teilnehmer aus 13 Nationen nehmen bis Ende der Woche an einer Übung im Landkreis Nienburg teil. Diese gilt als weltweit größte NATO-Übung im Bereich zivil-militärische Zusammenarbeit. Ausgerichtet wird die Übung vom entsprechenden Zentrum der Langendammer Clausewitz-Kaserne. Neben Soldaten sind zahlreiche Zivilisten in das groß angelegte Rollenspiel eingebunden, wie auch gestern in Uchte. Dies sei äußerst realitätsnah, so Oberst Wolfgang Paulik. Das ist absolut realitätsnah. Das kann überall passieren und das passiert auch von Zeit zu Zeit. Der einzige Unterschied, den ich hier ganz bewusst betonen möchte, ist, dass wir in den Einsätzen weniger gute Infrastruktur vorfinden. Das heißt also, eine so hervorragend ausgebildete und ausgestattete Feuerwehr wie hier finden wir in den Einsätzen bisher nicht. Das hier sind optimale Rahmenbedingungen, aber die Situation ist eine sehr realistische. Am gestrigen Dienstag haben sich Unbekannte zwischen 18 und 20 Uhr unerlaubten Zugang zu einem Wohnhaus in der Laubaner Straße in Hoya verschaffen. Während die Bewohner zum Einkaufen unterwegs waren, haben die Täter die Terrassentür aufgehebelt, mehrere Räumlichkeiten aufgesucht und Schränke sowie Behältnisse durchsucht. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stehe noch nicht fest. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugen und fragt, wem Verdächtiges aufgefallen ist. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die B-Mädchen des SV Seppenhausen-Balge, amtierender Fußballbezirkspokalsieger, qualifizierten sich im Achtelfinale des Niedersachsen-Pokals durch einen Sieg gegen den HSC Hannover für die nächste Runde. Heute Abend empfangen sie deshalb im Viertelfinale den TSV Bemerode. Dieses Team spielt aktuell in der höchsten niedersächsischen B-Juniorinnen-Spielklasse. In diesem Spiel gelten die B-Jugendfußballerinnen vom SVSB als krasser Außenseiter. Anpfiff ist um 19 Uhr in Balge. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.